Der Geizhals träget keine Scheu, den besten Freund aus Heuchelei für einen Taler zu verdammen. Der Geizhals träget keine Scheu, den besten Freund aus Heuchelei für einen Taler zu verdammen. Ich setze kündig dies hinzu, ein Geiziger und ein Filou stehen nach der Treu gepaart beisammen. Ich setze kündig dies hinzu, ein Geiziger und ein Filou stehen nach der Treu gepaart beisammen.